Erster Brüder, ich erinnere euch an das Evangelium. Ich habe es euch gesagt. Ihr habt es angenommen und steht darin fest. Zweiter, durch dieses Evangelium werdet ihr gerettet. Ihr müsst meine Worte behalten. Sonst habt ihr ohne Verstand geglaubt. Dritter, ich habe euch das Wichtigste gesagt. Christus starb für unsere Sünden. Das steht in den Schriften. Vierter, er wurde begraben. Am dritten Tag ist er wieder auferstanden. Auch das steht in den Schriften. Fünfter, er zeigte sich zuerst Kephas. Danach zeigte er sich den 12 Jüngern. Sechster, später zeigte er sich über 500 Brüdern auf einmal. Die meisten von ihnen leben noch. Einige sind schon gestorben. Siebter, danach zeigte er sich Jakobus. Dann zeigte er sich allen Aposteln. Achter, zuletzt zeigte er sich auch mir. Ich war wie ein Kind, das zu früh geboren wurde. Neunter, ich bin der Kleinste unter den Aposteln. Ich bin nicht würdig, Apostel zu heißen. Denn ich habe Gottes Gemeinde verfolgt. Zehnter, aber durch Gottes Güte bin ich, was ich bin. Seine Güte zu mir war nicht umsonst. Ich habe mehr gearbeitet als alle anderen. Das war Gottes Güte mit mir. Elfter, egal ob ich oder die anderen Apostel. Wir alle verkünden diese Botschaft. Und ihr habt sie geglaubt. Zwölfter, wir predigen, dass Christus von den Toten auferstanden ist. Warum sagen dann einige von euch, es gibt keine Auferstehung der Toten? Dreizehnter, wenn Tote nicht auferstehen, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Vierzehnter, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist unsere Predigt umsonst. Dann ist auch euer Glaube umsonst. Fünfzehnter, dann sind wir falsche Zeugen Gottes. Wir haben gesagt, Gott hat Christus auferweckt. Aber wenn Tote nicht auferstehen, hat Gott ihn nicht auferweckt. Sechzehnter, wenn Tote nicht auferweckt werden, dann ist auch Christus nicht auferweckt. Siebzehnter, wenn Christus nicht auferweckt ist, ist euer Glaube nutzlos. Ihr seid dann noch in euren Sünden. Achtzehnter, dann sind auch die verloren, die in Christus gestorben sind. Neunzehnter, wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen. Dann sind wir die unglücklichsten Menschen. Zwanzigster, aber Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, der von den Toten auferstanden ist. 21. Der Tod kam durch einen Menschen. So kommt auch die Auferstehung durch einen Menschen. 22. Alle Menschen sterben wegen Adam. Alle Menschen werden durch Christus leben. 23. Aber jeder wird zu seiner Zeit auferstehen. Christus war der Erste. Danach kommen die Menschen, die zu ihm gehören, wenn er wiederkommt. 24. Dann kommt das Ende. Christus wird das Reich Gott dem Vater geben. Er wird alle Herrschaft und Macht zerstören. 25. Er muss König sein. Er wird alle Feinde unter seine Füße legen. 26. Der Tod ist der letzte Feind. Er wird zerstört werden. 27. Gott hat alles unter seine Füße gelegt. Wenn alles unterworfen ist, dann ist Gott selbst nicht darunter. Denn Gott hat ihm alles unterworfen. 28. Wenn alles unterworfen ist, dann wird sich der Sohn auch Gott unterwerfen. So wird Gott alles in allem sein. 29. Manche lassen sich für Tote taufen. Was sollen sie damit? Wenn Tote nicht auferstehen, warum lassen sie sich dann für sie taufen? 30. Warum leben wir jede Stunde in Gefahr? 31. Brüder, ich sage euch die Wahrheit. Ich sterbe jeden Tag für Christus Jesus, unseren Herrn. 32. Ich habe in Ephesus mit wilden Tieren gekämpft. Was bringt das, wenn Tote nicht auferstehen? Wenn Tote nicht auferstehen, dann lasst uns essen und trinken. Denn morgen sind wir tot. 33. Lasst euch nicht täuschen. Schlechte Freunde machen gute Menschen schlecht. 34. Werdet wieder vernünftig und sündigt nicht. Einige von euch kennen Gott nicht. Das ist eine Schande für euch. 35. Aber jemand fragt, wie stehen Tote auf? Was für einen Körper werden sie haben? 36. Du bist dumm. Was du säst, wird nur lebendig, wenn es zuerst stirbt. 37. Wenn du säst, säst du nicht den fertigen Körper. Du säst nur ein Korn, zum Beispiel Weizen. 38. Gott gibt jedem Samen den Körper, den er will. Jeder Samen bekommt seinen eigenen Körper. 39. Nicht alles Fleisch ist gleich. Menschen haben anderes Fleisch als Tiere. Vögel haben anderes Fleisch als Fische. 40. Es gibt Körper im Himmel und Körper auf der Erde. Die Schönheit der himmlischen Körper ist anders. Die Schönheit der irdischen Körper ist anders. 41. Die Sonne hat eine andere Schönheit. Der Mond hat eine andere Schönheit. Die Sterne haben eine andere Schönheit. Jeder Stern hat seine eigene Schönheit. 42. So ist es auch mit der Auferstehung der Toten. Der Körper wird sterblich gesät. Er wird unsterblich auferweckt. 43. Er wird ohne Ehre gesät. Er wird in Herrlichkeit auferweckt. Er wird in Schwachheit gesät. Er wird in Kraft auferweckt. 44. Ein natürlicher Körper wird gesät. Ein geistlicher Körper wird auferweckt. Es gibt einen natürlichen Körper. Es gibt auch einen geistlichen Körper. 45. Es steht geschrieben, der erste Mensch Adam wurde eine lebendige Seele. Der letzte Adam wurde ein Geist, der Leben gibt. 46. Das Geistliche kommt nicht zuerst. Zuerst kommt das Natürliche. Danach kommt das Geistliche. 47. Der erste Mensch kam von der Erde. Er war irdisch. Der zweite Mensch kam vom Himmel. 48. Wie der Mensch von der Erde ist, so sind auch die Menschen von der Erde. Wie der Mensch vom Himmel ist, so sind auch die Menschen vom Himmel. 49. Wir haben das Bild des irdischen Menschen getragen. Wir werden auch das Bild des himmlischen Menschen tragen. 50. Brüder, ich sage euch, Fleisch und Blut können Gottes Reich nicht erben. Was vergeht, kann nicht das Unvergängliche erben. 51. Ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle sterben. Aber wir werden alle verwandelt werden. 52. Das geschieht sehr schnell, in einem Augenblick. Es geschieht beim letzten Trompetenstoß. Dann werden die Toten unsterblich auferweckt. Und wir werden verwandelt werden. 53. Unser sterblicher Körper muss unsterblich werden. Was vergeht, muss unvergänglich werden. 54. Wenn unser sterblicher Körper unsterblich wird. Dann wird das Wort wahr, das geschrieben steht, der Tod ist besiegt. 55. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? 56. Die Sünde ist der Stachel des Todes. Das Gesetz gibt der Sünde ihre Kraft. 57. Aber Gott sei Dank. Er gibt uns den Sieg durch Jesus Christus, unseren Herrn. 58. Meine lieben Brüder, seid stark und fest. Arbeitet immer viel für den Herrn. Wisst, dass eure Arbeit für den Herrn nicht umsonst ist.